rettet die Biodiversität unserer Gesellschaft. Ich hätte Beispiele aus anderen Bereichen der Gesellschaft, aus Gesundheit, Bildung, Sozialarbeit oder öffentlicher Infrastruktur ausführlich darlegen können, wo genau dieselben Methoden zur Verarmung unserer so reichen Gesellschaftskultur angewandt werden. Die Monokultur des nackten Profits ist das Ziel dieser Seilschaften. Das macht die Menschen mürbe und führt zur inneren Kündigung von Millionen begabter Mitarbeiter. Unter dem Strich haben wir jetzt eine Push-Kultur des »Es wird schon irgendwie gut gehen«. Unter der Diktatur des Neoliberalismus erinnert so vieles an die Endzeit der DDR. Eine Explosion der Bürokratie, deren papierende und digitale Ausscheidungen immer nichtssagender werden, weil nicht gesagt werden darf, was gesagt werden muss. Es läuft alles schief. Unerfahrene Dummbeutel werden in Führungspositionen gehievt, von irgendeiner unsichtbaren Seilschaft. Dummbeutel, die sich von erfahrenen Mitarbeitern nichts sagen lassen und täglich einen neuen Arbeitsplan nach dem anderen anschleppen, der auch wieder die Arbeit nur schwerer macht. Dummbeutel, die die Mitarbeiter überwachen bis zur absoluten Schamlosigkeit. Kein Mensch kann gesund bleiben unter dieser unwürdigen Distanzlosigkeit. Und so wird unsere immer noch so wunderbar vielfältige Lebenswelt im alten Europa immer weiter verwüstet. Es erinnert nicht nur mich an die Zerstörung des tropischen Regenwalds. So schnell wird aus Karstland nicht wieder ein saftiger Regenwald. Lassen wir den bereits zitierten Professor Reinhard Schmidt dieses Kapitel abschließen. Ich sehe die Gefahr eines Verlustes an Diversität. Das ist wie bei der Umwelt. Meist fällt erst nach ihrem Aussterben auf, wozu eine Spezies gut war. Vielleicht stellt sich erst in 40 oder 50 Jahren heraus, wozu es gut war, die Gattungen der Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu erhalten. Wir sollten diese Biodiversität im Finanzsystem nicht gefährden. Vielleicht sind ja gerade diese Säulen der Bankenwelt dauerhafter als die Shareholder-Value-getriebenen Großbanken. Die Geburt des Neoliberalismus aus dem Corporate State. Eine freie Gesellschaft benötigt eine bestimmte Moral, die sich letztlich auf die Erhaltung des Lebens beschränkt, nicht auf die Erhaltung allen Lebens. Denn es könnte notwendig werden, das eine oder andere Leben zu opfern, zugunsten der Rettung einer größeren Anzahl anderen Lebens. Die einzig gültigen moralischen Maßstäbe für die Kalkulation des Lebens können daher nur sein, das Privateigentum und der Vertrag. Friedrich August von Hayek, Theoretiker des Marktradikalismus. Die Vereinigten Staaten von Amerika entfalteten sich im 19. Jahrhundert von der Ostküste wie eine Dampfwalze nach Westen und sogar im Süden große Teile des Nachbarstaates Mexiko auf. Gigantische Völkerwanderungen ergossen sich über ein noch naturbelassenes Land. Hier war sich jeder selbst der Nächste, und die verschiedenen eingewanderten Völker wetteiferten um den Erfolg im Selbsthilfe-Bauherrenmodell. In dieser Situation konzentrierte sich im Zeitraffer unvorstellbarer Reichtum. Gleichzeitig mussten Arbeitgeber auf die Empfindlichkeiten ihrer Mitarbeiter keinerlei Rücksicht nehmen. Denn wenn eine Belegschaft aufbegehrte, wurde sie umgehend entlassen und gegen neue Mitarbeiter ausgetauscht. Es standen genug Neuankömmlinge aus Europa bereit. Bemühungen der kleinen Leute, Gewerkschaften und Genossenschaften zu bilden, gab es auch in den USA reichlich. Jedoch wurden sie brutal niedergeschlagen. Die sozialen Gegensätze traten in einer Nacktheit auf, wie sonst nirgendwo anders. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass sich bereits Ende des 19. Jahrhunderts Konzerne zu Kartellen verdichteten. Der entfesselte freie Wettbewerb hatte sich selbst abgeschafft. Das Antitrust-Gesetz mit Namen Sherman Antitrust Act sollte Kartelle verhindern und zurückbauen. Bis auf die berühmte Zerschlagung des Ölkonzerns Standard Oil, der eine Monopolstellung aufgebaut hatte, in einige Dutzend neue Gesellschaften haben Staat und Parlament nicht viel gegen die Machtzusammenballung der Wirtschaft zustande gebracht. Stattdessen wurden mit Hilfe des Sherman Antitrust Act freie Gewerkschaften mit empfindlichen Geldbußen belegt. Einigen Konzernherren wurde dennoch klar, dass Karl Marx vielleicht nicht ganz Unrecht haben könnte, wenn er sagte, die immer größere Polarisierung der Klassen würde unweigerlich zur Aufhebung des Kapitalismus führen. Es waren die Rockefellers, Morgans und Carnegies, die Intellektuelle für sich arbeiten ließen, um der Revolution vorzubeugen. Um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, bevor er richtig knallt. Der Ölmagnat John D. Rockefeller war de facto Mehrheitseigner der privaten Universität von Chicago. Von der Universität Chicago gingen Impulse aus, Sozialfürsorge privat zu organisieren. Die Chicago Civic Federation wurde gegründet und Bürgerhäuser eingerichtet, mit Versammlungsräumen für die ärmere Bevölkerung von Chicago. Hier standen Bäder, Duschen und Waschplätze bereit. Sozialarbeiter und Millionärsgattinnen kümmerten sich um alleinerziehende Mütter und Prostituierte. Die Erfolge von Chicago führten zu einer USA-weiten Ausdehnung des Konzepts in der National Civic Federation, kurz NCF. Im Vorstand der NCF fanden sich Repräsentanten der führenden Stahl-, Öl- und Bankkonzerne sowie profilierte Intellektuelle. In Arbeitsgruppen dachten die NCF-Vertreter nach über einen gesetzlichen Mindestlohn, über Spielregeln bei Tarifverhandlungen oder auch über ein Kartellgesetz. All diese Entwürfe waren zurechtgeschneidert nach Gusto der Unternehmer, in der eindeutigen Absicht, Initiativen aus der Arbeiterbewegung zuvorzukommen. Die NCF wurde rasch zum Gravitationspunkt für Minderheitengruppen und für die Gewerkschaften American Federation of Labor, kurz AFL. Es gab zwar auch echte Gewerkschaften wie die Industrial Workers of the World, kurz EWW, doch die Unternehmer in der NCF setzten durch, dass in ihren Betrieben nur Mitglieder der AFL beschäftigt wurden. Die AFL mit ihrem auf Lebenszeit gewählten Vorsitzenden Samuel Gompers versteht sich als rechte Hand der Bosse. Der enge Berater des US-Präsidenten Theodore Roosevelt, Mark Hanna, war auch im Vorstand der NCF. Er bezeichnete die Gewerkschaftsfunktionäre zutreffend als erste Offiziere der Industriekapitäne. Hier zeigt sich wieder die beeindruckende Fähigkeit US-amerikanischer Unternehmer, das Potenzial für Revolten rechtzeitig zu erkennen und die Protestpotenziale einzuhegen. Bald hatte die NCF Organisationen für Farmer, Arbeiter, Mittelstand und für ethnische Minderheiten unter ihrer Kontrolle. Alles war in privater Hand, was in Europa Sache öffentlicher, genossenschaftlicher oder staatlicher Instanzen war. Allerdings in erheblich bescheideneren Größenordnungen und absolut auf die Bedürfnisse der Konzerne zugeschnitten. Hat ein Privatmann zum Beispiel so viel Geld angehäuft, wie er es in 1000 Leben nicht verbrauchen kann, dann gibt er einen beträchtlichen Teil seines Vermögens an eine von ihm gegründete Stiftung. Das Geld muss nicht versteuert werden und geht nicht in Erbstreitigkeiten verloren. Der großmütige Spender verleiht der Stiftung seinen Namen. Er bestimmt, welche edlen Zwecke seine Schöpfung verfolgen soll. Für die Nachwelt ist der Geber als Gutmensch für immer in Erinnerung. Mögen die Zeitgenossen John D. Rockefeller auch als Räuberbaron geschmäht haben, nachfolgende Generationen wissen vielleicht eher die gute Behandlung in einer Klinik der Rockefeller Stiftung zu preisen. Die Rockefeller Stiftung ging 1913 in New York mit dem beachtlichen Kapital von 100 Millionen Dollar an den Start. Der Stahlfabrikant Andrew Carnegie hatte seine Stiftung 1903 mit 10 Millionen Dollar ausgestattet. Klingt löblich. Wenigstens ein paar Brosamen fallen vom Tische der Herren. Dennoch hat auch das Stiftungswesen so sein Geschmäckle. Das Stiftungsgeld ist der Solidargemeinschaft als Steuereinnahme vorenthalten. Nicht die Öffentlichkeit entscheidet demokratisch, wie das Geld eingesetzt wird. Vielmehr entscheidet der Industriemagnat nach eigenem Gutdünken, wie ein Kurfürst, wo das Geld eingesetzt wird. Die Rockefeller-Stiftung und die Carnegie-Institution haben einen Teil des Geldes, das sie der Steuerbehörde ganz legal vorenthielten, beispielsweise für Forschung in Eugenik eingesetzt. Eugenik will das Erbgut der Menschheit veredeln. Durch gezielte Zuchtwahl, das heißt durch Ausschluss von Menschen aus der Fortpflanzung mit Hilfe von Sterilisation oder Einsperrung. Die Eugenik war dank der tatkräftigen Finanzierung der oben genannten Stiftungen in den 20er Jahren in den USA der Mainstream. Und wenn heutzutage die Melinda und Bill Gates Stiftung mehr Geld für Forschung in Genmanipulationen an Pflanzen ausgibt, als es ein Staat kann, dann ist das ein im demokratischen Sinne mehr als bedenklicher Rückfall in feudalistische Machtvollkommenheit. Auch in der Kommunalpolitik war die Privatisierung Anfang des 20. Jahrhunderts bereits weit vorangeschritten. Das ging so weit, dass viele Kommunen zunehmend nicht mehr von demokratisch gewählten Stadtregierungen geführt wurden, sondern von Managern, die vom Unternehmerverband NAM bestimmt wurden. Commission Government nannte man das. Bisweilen residierte der Bürgermeister oder Stadtmanager, wie er genannt wurde, nicht mehr im Rathaus, sondern im Sitz der Industrie- und Handelskammer. Und Haben wir nicht in letzter Zeit in unserer Presse auch schon Sätze gehört, wie sie bereits 1896 John H. Patterson, seines Zeichens Präsident der National Cash Register Company, von sich zu geben wusste? Eine Stadt ist ein großes Geschäftsunternehmen, dessen Aktienbesitzer ihre Bürger sind. Kommunale Angelegenheiten werden nach streng geschäftsmäßigen Grundlagen geführt, nicht von Parteipolitikern, sondern von Männern, die in Geschäftsführung und Sozialwissenschaften ausgebildet sind. Heute werden viele Kommunen der USA in dieser Art geführt.